Kundgabe 990. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.7.1939. Gang durch alle Materie. Lichtwesen. Wissen darum. Alles, was ihr seht auf Erden, ist den Weg durch die Materie gegangen und muss ihn darin so lange zurücklegen, bis das Geistige frei geworden ist, das heißt, bis es sich bewusst davon lösen kann. In unendlich langer Zeit geht diese Prozedur vor sich. Jahrtausende ist das Geistige in der Form gefangen und kann sich nicht selbst erlösen, sondern muss durch Gottes Willen den Entwicklungsgang durchmachen, der die alleinige Möglichkeit ist, das Geistige zu klären und es einmal restlos zu befreien aus der Gefangenschaft. Die vermeintliche Selbsterlösung kann erst dann einsetzen, wenn alle Vorbedingungen erfüllt sind, das heißt, das Geistige schon einen bestimmten Reifezustand erreicht hat, ohne den es aber unmöglich wäre, das Wesen vor die letzte Aufgabe der Selbsterlösung zu stellen. Es bedarf unglaublich langer Zeit einerseits, um das Wesen in der Materie seinen augenblicklichen Zustand selbst qualvoll empfinden zu lassen und also in ihm das Verlangen nach Freiwerdung wachzurufen, auf das die nächste Entwicklungsstufe ihm geboten werden kann. Andererseits aber hat das Wesen in allen Entwicklungsstadien wichtige Aufgaben zu erfüllen in der Gesamtschöpfung. Und der Gang durch jegliche Materie ist wiederum die einzige Möglichkeit, diese zu überwinden und dereinst zu beherrschen, weil die Aufgabe im Jenseits als Lichtwesen ist, alle Schöpfung zu beleben, das heißt, durch Neuschöpfungen aller Art, wiederum unerlöstem Geistigen, die Möglichkeit zum Ausreifen zu verschaffen. Es muss darum alle Materie von dem Lichtwesen beherrscht sein. Es muss dieses Lichtwesen selbst den Weg durch die Materie zurückgelegt haben. Und es ist dann wieder der Zeitraum dieser Verkörperung des Geistigen in der Form verschwindend klein zu nennen, gemessen an der Ewigkeit. Es muss nur der Zeitbegriff von euch Menschen wohl erfasst werden, um euch die Bedeutung eures Verweilens auf der Erde voll verständlich zu machen. Denn wenn ihr bedenket, dass die endlos lange Zeit zuvor ihren Zweck verfehlt haben soll, wenn ihr bedenkt, dass ihr als Menschen eure Selbsterlösung vollkommen in der Hand habt, wenn ihr euch vorstellt, welche Gnaden euch zu Gebote stehen und wie ihr diese nützen könnt und es nur eures Willens bedarf, frei zu werden von aller Materie und im Lichtzustand das Erdenleben zu verlassen, dann muss euch die ungeheure Verantwortung klar werden, die ihr selbst im Erdenleben tragt. Und deshalb müsstet ihr den unendlich langen Lauf zuvor wohl bedenken und mit allen Sinnen und festem Willen danach trachten, euch zu lösen von der Materie. Ihr verlasset das Erdenleben nach kürzerer oder längerer Zeit, und ihr werdet in einem gewissen Reifezustand auch plötzlich erkennen, euren Wandel durch unzählige Schöpfungswerke. Ihr werdet ermessen können den Reifezustand, den eine jede Form euch brachte. Und es wird euch wie Schuppen von den Augen fallen, mit welcher Liebe euch der ewige Schöpfer bedacht und geführt hat. Und wie wenig ihr diese Liebe im Erdenleben gelohnt habt, dass euch wahrlich der Gnadenzuwendungen genug bot, von euch aber nicht recht genützet wurde. Und doch müsstet ihr ohne vollstes Wissen darum den letzten Gang auf Erden gehen, soll es euch möglich sein, euch zu allerreinsten Lichtwesen umzuformen. Ein jedes Wissen würde euch ungünstig beeinflussen, solange ihr nicht aus eigenem Antrieb die höchste Vervollkommnung erstrebt. Es gehört, um vollkommen zu werden auf Erden, dazu nur ein tiefer Glaube und tiefste Liebe zu Gott und also auch zum Nächsten. Dann wird dem Menschen auch jenes Wissen erschlossen. Es kommt ihm dann Gottes Gnade und Liebe offensichtlich entgegen und hilft ihm, den letzten Kampf auf Erden zu bestehen. Denn es hat sich dann das Wesen schon bewusst ihm zugewandt und von der Materie getrennt. Es versetzt ihn also das Wissen darum nicht mehr in einen Zwangszustand, sondern aus freiem Willen und eigenem Antrieb fand er zum Vater zurück. Amen.